Suratul Qiyamah, die Auferstehung. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. La uqsimu bi yawmil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nein, ich schwöre beim Tag der Auferstehung. Nein, ich schwöre bei der Seele, die sich selbst tadelt. Meint der Mensch etwa, dass wir seine Knochen nicht zusammenfügen werden? Ja doch, wir haben die Macht dazu, seine Fingerspitzen zurechtzuformen, also sogar die Fingerabdrücke, die bei jedem Menschen individuell ganz neu, ganz anders sind als bei allen anderen Menschen. Allah hat die Macht und er wird selbst diese wieder so zusammenformen, wie sie zuvor waren. Für denjenigen, der sie als erstes Mal erschaffen hat, für den ist das bestimmt nichts Schweres. Aber nein, der Mensch will fortdauernd vor sich hin lasterhaft sein. Der Mensch will sündigen, deswegen will er nichts mit dem Tag der Auferstehung zu tun haben, gar nicht darüber nachdenken. Er fragt, wann wird bloß der Tag der Auferstehung sein? Wenn dann der Blick verwirrt ist und der Mond sich verfinstert und Sonne und Mond zusammengebracht werden, wird der Mensch an jenem Tag sagen, wohin soll die Flucht sein? Keineswegs, es gibt keine Zuflucht. Zu deinem Herrn wird an jenem Tag der Weg zum Aufenthaltsort führen. Dem Menschen wird an jenem Tag kundgetan, was er vorausgeschickt und zurückgestellt hat. Aber nein, der Mensch wird diesbezüglich seiner selbst durchblicken. Mit Durchblicken ist gemeint, er wird gegen sich selbst als Beweis genügen. Wir haben schon gelesen, die Organe werden sogar Aussagen und Zeuge sein. Allah möge uns bewahren, auch wenn er seine Entschuldigungen vorbrächte. Also alle Ausreden werden an jenem Tage nichts mehr nützen. Bewege deine Zunge nicht damit, mit dem Koran, um ihn übereilt weiterzugeben. Uns obliegt es, ihn zusammenzustellen und ihn vorlesen zu lassen. Und erst, wenn wir ihn vorgelesen haben, dann folge du der Art seines Vortragens. Dazu der Lesarten und folge auch dem Inhalt. Also wenn der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, durch den Engel Jibril, alaihi salam, den Koran vernommen hat, dann wird der Gesandte ihn schon erfassen. Er soll nicht eilen, weil er Angst hatte, vielleicht das zu vergessen. Allah obliegt es, ihn vorlesen zu lassen. Und dann heißt es, hierauf obliegt es uns, ihn klar darzulegen. Also du wirst ihn verstehen, du wirst ihn erfassen. In dein Herz wird er eingehen, der Koran, keineswegs. Vielmehr liebt ihr das schnell Eintreffende. Also das Diesseits ist den Menschen sehr, sehr lieb. Und lasst das Jenseits außer Acht. Die einen Gesichter werden an jenem Tage strahlen, zu ihrem Herrn schauen. Und die anderen Gesichter werden an jenem Tage finster sein. Die meinen, es würde ihnen das Rückgrat gebrochen. Keineswegs, wenn sie das Schlüsselbein erreicht und gesagt wird, wer ist ein Zauberer, der ihn retten kann, also ein Heiler, jemand, der jetzt ein paar Sprüche sagen kann und was retten kann? Nämlich, dass die Seele den Körper nicht verlässt. Der Tod wird hier beschrieben. Und wenn er meint, der Mensch, dass es jetzt die Trennung sei. Und wenn bei ihm sich das eine Bein um das andere legt, zu deinem Herrn wird an jenem Tag das Treiben sein. Also ein Bein über das andere, also ein Unterschenkel über den anderen, das ist der Todeskampf, der damit auch gemeint ist. Die Seele verlässt den Menschen. Mit dem Unterschenkel kann auch gemeint sein, dass ein Unglück über das andere kommt, weil das Sterben erstmal, dann die Seele geht aus dem Körper raus und dann auch noch zu Allah zurück, um seine Strafe entgegenzunehmen. Ein Unglück nach dem anderen. Für wen? Für der Allahs Botschaft verleugnet hat. Doch hielt er nicht die Botschaft für wahr, noch betete er, sondern er erklärte sie für Lüge. Und er kehrte sich ab. Hierauf ging er zu seinen Angehörigen, stolzierend. Wehe dir, ja wehe, abermals wehe dir, ja wehe. Meint der Mensch etwa, dass er außer Acht gelassen wird? Dass er wie ein Tier irgendwo gelassen wurde, ohne ein größeres Anliegen, einen Sinn zu haben? Dass zwar jede Zelle im Körper des Menschen einen Sinn hat, jede kleine Zelle arbeitet so wie eine gesamte Stadt, so viele Aufgaben erfüllt sie, aber der Mensch als Gesamtes, er hatte keinen Sinn, außer sich zu ernähren und sich fortzupflanzen? Meint der Mensch, wir würden ihn außer Acht gelassen haben? Ist er nicht ein Tropfen von Samenflüssigkeit, die ausgespritzt wird? Hierauf ein Anhängsel gewesen? Da hat er erschaffen und zurechtgeformt. Und dann daraus beide Teile des Paares gemacht, das Männliche und das Weibliche. All diese Planung, diese stufenweise Erschaffung, all das, damit ihr nichts macht? Damit ihr keinen Sinn verfolgt in eurem Leben? Hat dieser Gott nicht die Macht, die Toten wieder lebendig zu machen? Ja doch, unser Herr, du hast alle Macht, die Toten wieder lebendig zu machen. Subhanaka wa bala. Preis sei dir, ja doch. Allah hat die gesamte Macht, alle Menschen wieder aufzuerwecken. Ihr merkt hier bei den letzten paar Suren, die langsam zum Ende des Korans hinführen, ist Thema Auferstehung, Tag der Auferstehung, Tag der Abrechnung. Und das zweite große Thema, was immer wieder kommt, ist auch Gebet. Und im Zusammenhang dessen, der Hochmut wird immer wieder erwähnt. Ja, das sind auch Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen, wenn Allah etwas so oft, so oft, so oft erwähnt, dann will er uns irgendwas damit sagen, dann muss etwas in uns auch passieren. Inshallah, das Richtige, dass wir das Gebet ernst nehmen, dass wir jeden Hochmut aus den Herzen verbannen und dass wir uns für den Tag der Auferstehung vorbereiten, so gut wir können. Suratul Insan, der Mensch, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ Ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der nichts Nennenswertes war? Also gewesen ist? Diese Wort Ad-Dahr, nach diesem Wort wird diese Sura auch benannt. Das heißt, diese Sura kann Al-Insan genannt werden, aber auch Ad-Dahr, die Zeit, eine lange Spanne von Zeit. War nicht der Mensch Ewigkeiten, würden wir sagen, gar nichts? Und ist er nicht nur seit sehr kurzer Zeit überhaupt erst etwas? Und jetzt überlegt man auch die ganze Zeit, wenn man geboren wird, die ersten paar Jahre liegen auch meistens im Dunkeln, wo wir nicht fähig waren, viel zu verstehen oder viel auszudrücken. Diese ganze Zeit, wo wir Vernunft haben, entscheidungsfähig sind, überhaupt einen Willen haben, etwas entscheiden zu wollen, das ist eine unglaublich kurze Zeit. Und diese dann nicht zu nutzen, um Allahs Wohlgefallen zu finden, ist das nicht ein Verlust? Wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen, einem Gemisch erschaffen, um ihn zu prüfen. Und in der Zeit, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Koran empfing, wusste keiner, dass die Anfangsstadien der Schaffung des Menschen in dieser Art und Weise vor sich gehen. Und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Also warum wurde der Mensch jetzt nochmal erschaffen? Um ihn zu prüfen. Und weil er geprüft wird, ob er seinen Weg zu Allah nimmt oder nicht, wurden ihm bestimmte Mittel mit auf den Weg gegeben und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Wir sehen und wir hören, wir sprechen und wir denken nach. Warum? Weil wir Allah, die Wahrheit, finden sollen. Wir haben ihn ja den rechten Weg geleitet, ob er nun dankbar oder undankbar sein mag. Wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und eine Feuerglut bereitet. Gewiss, die Frommen trinken aus einem Becher, dessen Beimischung Kampfer ist. Also im Paradies werden sie dergleichen belohnt werden. Aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken, die sie sprudelnd hervorströmen lassen. Wie waren diese Diener Allahs? Warum sind sie jetzt im Paradies und werden so vorzüglich belohnt? Sie erfüllen das Gelübde und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Das waren ihre Eigenschaften. Und sie geben, obwohl man sie liebt, Speise zu essen einem Armen, einer Waisen und einem Gefangenen. Also in der Liebe zum Besitz, die sie ja natürlich haben, sind ja Menschen, die Liebe zum Besitz ist da, trotz dieser Liebe geben sie den Armen, den Waisen und den Gefangenen. Eine andere Auslegung von diesem Vers ist, in der Liebe zu Allah geben sie Speise zu essen, dem Armen, dem Waisen und auch sogar den Gefangenen. Und was sagen sie dabei? Mit welcher Einstellung machen sie das? Wir speisen euch nur um Allahs Angesicht willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Also die mindeste Belohnung, die man ja zurückerwartet, ist ja meistens ein Dankeschön. Nicht mal das wollen wir von euch. Wir fürchten ja von unserem Herrn einen Tag, der düster blicken lässt, einen unheilvollen, nämlich den Tag der Auferstehung. Was für Menschen das sind. Menschen, die wirklich nur für Allah Gutes tun, für seine Belohnung, für seine Zufriedenheit. Sie erfüllen das Versprechen, weil es einfach das Richtige ist, zu tun. Nicht, weil sie dann in Antwort etwas zurückerwarten. Sie geben ab von ihrem eigenen Besitz, obwohl sie Liebe zum Besitz haben. Und weil ihre Liebe zu Allah halt so groß ist, dass sie trotzdem abgeben können. Und das alles mit absoluter Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit. Was für schöne Persönlichkeiten, solche werden mit dem Paradies belohnt. Normalerweise ist ja so, wenn wir jemandem mal was Gutes tun, dann wollen wir schon mindestens ein Danke hören und er soll uns dann, wenn mal nötig sein sollte, auch mal eine Gefälligkeit erweisen. Wenn er das dann nicht tut, dann halten wir ihm das auch vor. Ich habe dir damals geholfen, was fällt dir ein, dass du mir jetzt nicht hilfst? Und derlei Sprüche lassen wir dann schon leider fallen. Aber die Jannati-Leute, die Paradiesbewohner, die sind nicht so. Die tun Gutes und wollen nichts zurück. Die warten auf keine Antwort. Und solch ein Mensch wirklich, der ist so frei von jeder Enge des Herzens, von Komplexen, weil er auf keine Rückantwort wartet. Der tut das für Allah, der ist frei, der hat gemacht die gute Tat und ist befreit. Das war ihm genug. Ihm reicht, das Gute zu tun. Und wenn wir uns selber und die Menschen allgemein mal auch beobachten, dann was sind die meisten Gründe zu Sorge, Trauer, Streit, Einsamkeit und was auch immer, dann ist das doch genau dieses, dass die Menschen sehr viel sich Mühe geben, Anerkennung zu finden bei anderen Menschen, diese dann nicht bekommen und dann enttäuscht sind, traurig sind, demotiviert sind, weiter Gutes zu tun, beleidigt sind, verletzt sind. Warum wird zum Beispiel auch üble Nachrede betrieben? Weil man von irgendjemandem irgendeine gute Behandlung nicht erfahren hat, man ihm das nicht verzeihen kann, nicht vergessen kann, warum auch immer. Und ihr seht schon, was für eine große Beengung das ist, wenn man nicht vom Benehmen der Menschen sich selber erheben kann. Erheben im positiven Sinne, dass man das nicht mehr nötig hat, auf deren Anerkennung zu warten, sondern die Anerkennung Allahs reicht einem. So bewahrt sie Allah vor dem Übel jenes Tages und wird ihnen strahlendes Glück und Freude darbieten und ihnen vergelten, dass sie standhaft gewesen sind mit einem Garten und mit Seide, worin sie sich auf überdachten Liegen lehnen und worin sie weder heiße Sonne noch bittere Kälte wahrnehmen werden. Also alles passt sich ihnen perfekt an, alles wird harmonisch gemacht für sie, sogar das Klima. Nah über ihnen sind seine Schatten und seine Früchte sind ihnen zum Pflücken sehr gefügig gemacht. Herumgereicht werden ihnen Gefäße aus Silber und Trinkschalen, die wie aus Glas sind, Gläser aus Silber, die sie im rechten Maß bemessen. Und zu trinken gegeben wird ihnen darin ein Becher, dessen Beimischung Ingwer ist, aus einer Quelle, darin die Selsabil genannt wird. Und unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher. Wenn du sie siehst, hältst du sie für ausgestreute Perlen. Also sogar die Bediensteten, wenn wir das so nennen möchten, im Paradies werden etwas sein, was einfach nur schön anzublicken ist, nicht alt wird, nicht verbraucht wird, ewig jung bleibt, wie ausgestreute Perlen wirkt. Und wenn du dorthin siehst, wirst du Wonne und ein großes Reich sehen. Auf ihnen werden grüne Gewänder aus Seidenbrokat sein und schwerer Brokat. Und geschmückt werden sie sein mit Armreifen aus Silber. Und zu trinken wird ihr Herr ihnen ein reines Getränk geben. Dies ist ja der Lohn für euch und euer Bemühen wird gedankt sein. Das ist ja ein schöner Satz. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. Allah hat Anerkennung gezeigt. Allah erkennt eure Bemühungen an. Nicht mal das Ergebnis, das ist auch Allahs Barmherzigkeit. Er schaut auf unsere Bemühungen, nicht auf das Ergebnis. Manchmal kann man sich ja unglaublich anstrengen, man macht alles richtig, die Niyya war da, die Absicht, die Aufrichtigkeit war da, aber trotzdem kommt man nicht zu großen Ergebnissen. Allah schaut nicht auf das Ergebnis, er schaut auf eure Bemühungen und die werden anerkannt. Dank von Allah bedeutet, dass er unsere Bemühungen anerkennt und sie belohnt und zwar mehr belohnt, als wie wir überhaupt erstmal getan haben. Gewiss, wir sind es, die wir den Koran offenbart, ja, offenbart haben. So sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn und gehorche von ihnen keinem Sündhaften oder sehr Undankbaren. Und gedenke des Namens deines Herrn morgens und abends. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Den Namen Allahs gedenken. Deswegen unter anderem die Adhkar, die Gedenken Allahs des Morgens und des Abends, die im Mindesten sollte man tun, regelmäßig tun. Inshallah lernen wir diese ja auch gemeinsam, unter anderem, es gibt noch andere natürlich, da gibt es kein Ende, man kann immer weiter das Bih auch einfach machen oder Istighfar machen. Das sind Dinge, die sollte man so oft wie möglich tun und gedenke des Namens deines Herrn morgens und abends. Und in einem Teil der Nacht, da wirf dich vor ihm nieder und preise ihn lange Zeit der Nacht. Lange Zeit zur Nacht. Diese da lieben ja das schnell Eintreffende, das Diesseits, und lassen hinter sich einen schwer lastenden Tag. Wir doch haben sie erschaffen und ihren Körperbau vollendet. Und wenn wir wollen, tauschen wir sie durch andere ihresgleichen aus. Also wenn sie ablehnen, Allahs Diener zu sein, seinem Dien, den Menschen auch zu nützen, rechtschaffen zu sein, für Gerechtigkeit, Wahrheit, Barmherzigkeit einzustehen, dann tauschen wir sie durch andere ihresgleichen aus. Wie viele Völker sind schon vergangen und andere haben ihren Platz eingenommen? Gewiss, dies ist eine Erinnerung. Wer nun will, nimmt so diesen einen Weg zu seinem Herrn. Und ihr könnt nichts wollen, außer dass Allah es will. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Er lässt, wen er will, in seine Barmherzigkeit eingehen. Und die Ungerechten, für sie hat er schmerzhafte Strafe bereitet. Das Urproblem ist wirklich, was auch immer wieder jetzt geschildert wurde, dass die Menschen erstmal das Jenseits verleugnen natürlich oder es nicht fürchten, wie wir auch schon gelesen haben, und sie lieben ja das schnell Eintreffende. Die Dunya, das Diesseits, lenkt einfach so ab, ist so süß und attraktiv, dass selbst wenn man eigentlich mit guter Absicht losgegangen ist von zu Hause, auf dem Weg passiert irgendwas und man lässt sich wieder ablenken, man lässt sich verführen von irgendetwas, was einem den schnellen Genuss, die schnelle Befriedigung irgendwie gibt, was dieses Diesseits, die Begierden des Diesseits angeht. Und darum geht es, den langen Blick zu bewahren, auf das Jenseits, auf das echte, wahre, bleibende Leben zu schauen und sich von den Kleinigkeiten, den vergänglichen, den kurzlebigen Genüssen dieser Welt nicht ablenken zu lassen. Suratul Mursalat, die Entsandten. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Wal Mursalati Urfa, fal Asifati Asfa, wal Nashirati Nashra. Bei den Entsandten, die wie eine Mähne aufeinander folgen, den einen Sturm entfesselnden und den alles ausbreitenden, den klar trennenden, den Ermahnung überbringenden, zur Pflichterfüllung oder zur Warnung. In diesen Versen, die jetzt beschrieben wurden, sind entweder die Engel gemeint oder die Winde. So oder so, beide sind unter der Herrschaft, unter dem Befehl Allahs, handeln, bewegen sich, tun, machen das, was hier beschrieben wird, Sturm entfesseln, klar ausbreiten, klar trennen, überbringen die Ermahnung, all dies tun sie nach dem Befehl Allahs. Wer all das tun kann, der kann auch gewiss das, was er uns versprochen hat, über uns hereinbrechen lassen. Wie es jetzt auch heißt, gewiss, was euch versprochen wird, wird sicher hereinbrechen. Wenn dann die Sterne ausgelöscht werden, das ist der Tag der Auferstehung, der jetzt beschrieben wird, und wenn die Himmel oder wenn der Himmel gespalten wird, und wenn die Berge zersprengt werden, und wenn für die Gesandten ihre Zeit gesetzt wird, auf welchen Tag ist ihre Frist festgelegt worden? Auf den Tag der Entscheidung. Und was lässt dich wissen, was der Tag der Entscheidung ist? Wehe an jenem Tag den Leugnern. Haben wir nicht die früheren vernichtet? Hierauf lassen wir ihnen die späteren folgen? So verfahren wir mit den Übeltätern. Wehe an jenem Tag den Leugnern. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Allah bewahre uns, in irgendeiner Hinsicht zu den Leugnern zu gehören. Haben wir euch nicht aus verächtlichem Wasser erschaffen, das wir dann in einem festen Aufenthaltsort haben sein lassen, bis zu einem bekannten Zeitpunkt? Schaut mal, alles andere, was als Fremdkörper quasi im Leib des Menschen ist, wird relativ schnell ausgeschieden. Nur das Baby bleibt im Leib der Mutter für 9 Monate genau und kommt dann heraus, erst wenn Allah es dafür geschrieben hat. Und keine Medizin der Welt kann das Baby dann noch länger, noch 2 Monate länger noch im Leib der Mutter drin sein lassen. Also ist alles genauso, wie Allah es will. Und all das soll umsonst sein? Habt ihr keinen Sinn in eurem Leben? So haben wir bemessen, welch trefflicher Bemesser sind wir. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Haben wir nicht die Erde zu einem Ort der Aufbewahrung gemacht, für die Lebenden und die Toten? Und auf ihr festgegründete, hoch aufragende Berge gemacht und euch frisches Wasser zu trinken gegeben? Wehe an jenem Tag den Leugnern. Zieht los zu dem, was ihr stets für Lüge erklärt habt. Zieht los zu einem Schatten mit 3 Verzweigungen, der kein wirklicher Schattenspender ist und nicht als Schutz gegen die Flamme nützt. Sie, also das Höllenfeuer wird hier beschrieben, wirft mit Funken wie Schlösser. Die Hölle wirft Funken, die so groß sind wie Schlösser, als wären sie gelbe Kamele. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Ja, in dieser Welt ist ja Feuer an sich natürlich was Schlimmes, aber die Funken sind relativ klein. Selbst die können schon verheerende Folgen haben. Denkt mal an einen Waldbrand oder etwas Ähnlichem. Die Funken des Höllenfeuers sind groß wie Schlösser. Allah möge uns davor bewahren. Das ist der Tag, an dem sie nicht reden werden. In der Welt hat man ja unglaublich viel zu sagen, zu allem eine Meinung, ob das richtig, echt, wahr, falsch, alles egal, Hauptsache man kann es aussprechen. Aber das ist dann der Tag, an dem sie, die Leugner, nicht reden werden und dass ihnen nicht erlaubt wird, dass sie sich entschuldigen. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Das ist der Tag der Entscheidung. Wir haben euch mit den Früheren versammelt. Wenn ihr also eine List habt, so führt sie gegen mich aus. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Gewiss, die Gottesfürchtigen, Allah möge uns zu ihnen gehören lassen, die Gottesfürchtigen werden sich in Schatten und an Quellen befinden und bei Früchten von dem, was sie begehren. Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr zu tun pflegtet. Das ist Allahs Barmherzigkeit, dass er das erwähnt. Ihr seid hier und werdet belohnt wegen dem, was ihr zu tun pflegtet. Das mehrt die Freude der Paradiesbewohner. Gewiss, so vergelten wir den Rechtschaffenen. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Esst und genießt ein wenig. Ihr seid ja Übeltäter. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Und wenn zu ihnen gesagt wird, verbeugt euch, verbeugen sie sich nicht. Wehe an jenem Tag den Leugnern. An welche Aussage nach dieser wollen sie denn glauben? die Leugner, die dem Koran nicht Glauben schenken? Der Koran ist das letzte Buch, das letzte Wort Allahs, das auf dieser Erde auf die Menschen offenbart wurde. Danach wird keine neue Offenbarung mehr kommen. Worauf warten diese Menschen? Wo wollen sie Rechtleitung finden, wenn nicht in diesem Wort von Allah? Der Koran führt uns zur Rechtleitung. Es gibt keinen anderen Weg zu Allah als durch den Koran. Allah möge uns zu den Rechtschaffenen gehören lassen, die zu den Paradiesbewohnern gehören. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ich danke euch, meine lieben Schwestern. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.